Well, today's Palm Sunday. Today is Palm Sunday. Yeah, Palm Sonntag. This fits again. Sorry. The first day of the Passion Week. Der erste Tag in der Passionswoche. I watched the Passion last night. Ich habe gestern Abend die Passion noch einmal angeschaut. How many people have seen the Passion, the movie? Wie viele haben diesen Film gesehen, die Passion Christi? Have never seen it. Wie viele Leute haben es noch nicht gesehen? It's worth seeing. Es ist wirklich wert, es zu sehen. But it's something you want to pray when you watch. You want to pray and ask God to speak to you. Aber es ist wirklich, was man einfach im Gebet angeht, wo man einfach Gott bittet, dass er dadurch wirkt und zu dir spricht. When Jesus is whipped. Im Moment, wo Jesus ausgepeitscht wird. They do the whole countdown. They count. Dann zählen sie das herunter. Also die Schläge. They count all of them. Die schlagen, also sie zählen jeden dieser Schläge, dieser Peitschenhiebe. And if you can just picture the pounding. Und wenn man sich das vorstellt, einfach diese Schläge ihn treffen. And then the cat of nine tails, that's the whip with the metal pieces in the end. Und dann kommt okay, erst die 40 Schläge und dann kommt praktisch die Peitsche mit den Widerhaken. You just can't imagine why the Lord would do this. Aber man kann sich nicht vorstellen, warum der Herr das über sich hat ergehen lassen. So willingly. Mit so einer Bereitwilligkeit. Like, what is it in us that he loves so much? Was sieht er da in uns, was er so sehr liebt? But he loves us. Aber es ist wahr, er liebt uns. And anyway, it's worth renting and watching. Es ist wirklich wert, sich das auszuleihen, um es einmal anzuschauen. For the worship time. Für die Anbetungszeit. I'm trying to pick the very easiest songs that we can sing. Ich versuche einfach einfache Lieder auszusuchen, die wir singen können. Some people have switched to the evening service. Es gibt Leute, die sind in den Abendgottesdienst gegangen. Because somehow they're convinced that the people in the morning don't like to sing. Weil sie irgendwie denken, die Leute in der Früh, die mögen nicht so sehr das Singen. But I had to disagree. I know that we like to sing. Aber ich habe dem nicht zugestimmt. Ich habe gesagt, ich weiß, wir lieben es zu singen. It is the morning. Es ist in der Früh. First thing. Das ist das Erste. And secondly, we are quite a mixed group in the morning. Das Zweite ist, wir sind eine ziemlich gemischte Gruppe hier heute früh. Some people don't speak English so well. Some people don't speak German so well. Einige sprechen nicht so gut Englisch. Einige sprechen nicht so gut Deutsch. So I'm purposing to choose the very easiest songs. So habe ich es bewusst beabsichtigt, sehr einfache Lieder zu wählen. So that we can build up our confidence. Auf dass wir einfach mit Zuversicht das aufbauen können. And you know, I have been singing praise songs for 34 years now. Jetzt seit 34 Jahren singe ich Lobpreislieder. And there were times when I used to go to church three services a week. Und es hat Zeiten gegeben, da bin ich dreimal in der Woche in Gottesdienst gegangen. For, I don't know, 25 years, almost 30 years. Vielleicht 25, vielleicht 30 Jahre. And sometimes I would just not want to sing the song. Und manchmal saß ich da und habe gedacht, ich mag das jetzt nicht singen. So I would just sing it to practice my voice for the next time. Und so habe ich es einfach gesungen, um meine Stimme zu üben fürs nächste Mal. It just somehow wasn't there and I just thought, well, let's just practice. Let's try a harmony. Let's just work on the strength of the vocal cords. Let's just. Ich habe gedacht, lass mich einfach ein bisschen üben. Vielleicht nützt das den Stimmbändern. Singing is such a gift from God. Denn Lobpreis und Gesang ist so ein Geschenk von Gott. I've always purposed to worship the Lord and to develop my voice. So habe ich es immer beabsichtigt, einfach den Herrn anzubeten und darin auch meine Stimme zu entwickeln dafür. To try different harmonies. Verschiedene Harmonien zu singen. And so it's not just worship, but it's a development. Es ist nicht nur Anbetung, sondern es ist etwas, was sich entwickelt. And so we're praying every now, you know, we've been laying hands on your chairs before the service. Vor dem Gottesdienst legen wir unsere Hände auf die Sessel. I don't know if you can feel that, but ich weiß nicht, ob ihr das spüren könnt. But your chair has been blessed. Dein Sitzplatz ist gesegnet worden. Amen. Amen. And so when you come in the morning, you are sitting in a holy chair. Also wenn du in der Früh kommst, du sitzt da auf einem heiligen Sessel. And I have heard the morning service sing. Ich habe gehört, wie der Morgengottesdienst singt. And I know how we can sing. Und ich weiß, wie wir singen können. And if we all sing. Und wenn wir alle singen. to the praise and the glory of the Lord. Zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes. Everybody enjoys it. Dann you know? Werden es auch alle genießen können. When your voice is missing, something is missing. Wenn deine Stimme fehlt, dann fehlt wirklich etwas. And another reason why the evening is I'm not on the worship team in the evening. Also ein weiterer Grund für den Abend spricht, ich bin da nicht im Anbetungsteam. I'm out there. Ich bin da draußen. And I'm singing as loud as I can. Und da singe ich dann draußen so laut wie ich kann. And whoever's around me better sing as loud as me or I'm the only one they're going to hear. Aber wer um mich herum ist, der singe möglichst auch so laut wie ich. So my voice is contagious out there. Meine Stimme, die steckt einfach an. People around me start singing as loud as I do. Oh, und Leute um mich herum fangen an zu singen, so laut wie ich singe. So, whatever you do is also contagious. Was auch immer du tust, es ist ansteckend. There's nothing as beautiful as a church that sings together like a choir. Es ist nichts Schöneres als eine Gemeinde, die zusammen mit einer Stimme wie ein Chor singt. So, Father, bless these words, I pray. Vater, segne diese Worte, darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I'd like to show you just a short video that someone sent me. Kurzes Video zeigen, was mir jemand gesandt hat. It goes along with the 15 revolution. Und das läuft auch zusammen mit dieser 15 Minuten Revolution. I wrote the same, but in different words. Thanks, love. Today we're going to talk about the third week about the 15 revolution. Wir werden jetzt in der dritten Woche über die 15 Minuten Revolution and sprechen. And it happens to be Palm Sunday. Und es ist der Palmsonntag. In this film that I just showed you, in diesem Video, was ich euch gerade gezeigt habe, the girl walks past the blind man. Da geht diese Frau zunächst an dem Blinden vorbei. And then she goes back. Dann kehrt sie aber zurück. She changes the sign. Sie ändert da sein Schild. And it makes all the difference in the world. Es macht diesen Unterschied in der Welt. She changes the words. Sie verändert einfach nur die Worte. But she went back. Aber das Wichtige war, sie ist zurückgegangen, umgekehrt. It's interesting how Israel was so exclusive. Es ist interessant, wie Israel so exklusiv war. When Jesus came, als Jesus kam, they were so against people like you and me. Sie waren so gegen einfach Leute wie du und ich. They were so against Samaritans, against Gentiles. Gegen die Samariter, gegen die Heiden. But Jesus was so inclusive. Aber Jesus, hat alle einfach umarmt, hat sie eingeschlossen. He went to a woman. Er ging zu einer Frau. Who wasn't just a woman, but was a Samaritan woman. Die nicht nur eine Frau war, sie war eine Samariterin. He was inclusive. Er hat sie einfach mit eingebunden. He noticed people. Er hat Menschen gesehen und erkannt. He stopped for blind Bartimaeus. Er ist stehen geblieben für den blinden Bartimaeus. He told the story of the good Samaritan. Er erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. He noticed Zacchaeus in the tree. Er hat Zacchaeus im Baum bemerkt. The Lord was inclusive. Der Herr hat alle mit eingebunden. And we as the church are oftentimes very much like Israel was. Und wir als Gemeinde sind oftmals sehr so wie Israel damals war. We become exclusive. Wir werden irgendwie so exklusiv. The church becomes a club. Die Gemeinde wird zu einem Club. There are never any visitors. Es gibt da keine Besucher. There's never any guests. Und auch keine Gäste. I think the saddest words that I've heard in the last 25 years. Ich denke, die traurigsten Worte, die ich je gehört habe in den letzten 25 Jahren. I was standing in service and before the service started. Da stand ich im Gottesdienst, bevor der Gottesdienst beginnt. One of our members walked in. Und einer unserer Mitglieder kam da herein. And said these words out loud. Und sagte diese Worte laut. And I was standing maybe 3 meters from the person. Und ich stand da vielleicht 3 Meter von dieser Person entfernt. They walked in. Die eine Person kam herein. They looked around. Schaute sich um. And they said, "Who are all these people? Wer sind all die Leute hier? Where is my church? Wo ist meine Gemeinde?" Exclusivity. Exklusivität. Jesus was not like that. Jesus war nicht so. Jesus was inclusive. Er hat Leute mit eingeschlossen. And if we are to be a disciple of Christ, we need to be inclusive. Wenn wir ein Jünger Christi sein wollen, dann müssen wir andere auch mit einbinden, sie einschließen. This is what the 15 revolution is all about. Und darum geht es in der 15 Minuten Revolution. That we would open up the blinders a little bit. Dass wir ein klein wenig einfach die Scheuklappen öffnen. That we would include people. Dass wir andere Leute einfach mit einbinden. We would become more aware of the people that are around us. Dass uns die Leute um uns herum viel mehr bewusst werden. We would notice the bus driver. Dass wir da bemerken, wenn es da einen Busfahrer gibt. We would notice the lady sitting at the bus stop. Oder vielleicht, dass wir auch die Frau bemerken, die da an der Bushaltestelle sitzt. That we would just become aware of people. Dass uns einfach die Menschen um uns herum bewusst werden. It's not evangelism. Das ist nicht Evangelisation. It may lead to evangelism. Es mag da vielleicht hinführen. And we pray that it would. Und wir beten darum, dass es dann dahin führt. But it's an awareness of people. Es war einfach nur ein Bewusstsein, dass wir andere Menschen bemerken. That God loves. Menschen, die er Gott liebt. 1 John chapter 2 verse 2. 1. Johannes Kapitel 2 Vers 2. He died for the sins of the whole world. Er starb für die Sünden der gesamten Welt. Every single person that we see. Jede einzelne Person, die wir sehen, Christ died for. Für jede einzelne Person ist Christus gestorben. Every person that walks down the street, Christ died for. Für jede Person, die da die Straße vielleicht entlang kommt, Christus starb dafür. Every single person that we see will stand before God one day. Und jede Person, die wir einmal sehen, Gott, also sie werden vor Gott stehen. And they will give an answer. Und sie werden Gott einfach Rede und Antwort stehen. Every single one of them. Jede einzelne Person. Every one of them is created in his image. Jede einzelne Person ist geschaffen in seinem Ebenbild. If we're going to evangelize correctly, wenn wir korrekt evangelisieren wollen, we've got to evangelize out of love, dann müssen wir aus Liebe heraus das Evangelium bringen. Not out of guilt, nicht aus Schuld, not out of results, nicht, dass wir da irgendwelche Ergebnisse wollen, not to make them like us, nicht um sie so wie wir zu machen, but to love them, sondern einfach um sie zu lieben. And this 15 revolution is really a revolution. Und diese 15 Revolution ist eine echte Revolution. Because it says that I commit myself each day. Denn darin heißt es, dass ich einfach jeden Tag mich dem hingebe. I commit 15 minutes a day to God. Dass ich da 15 Minuten Gott einfach frei hingebe. To allow him to interrupt me. Sodass ich ihm einfach zulasse, dass er mich unterbricht. And to inconvenience me. Und mir einfach diese Unannehmlichkeit so that I might show his kindness. Auf dass ich seine Güte und seine Freundlichkeit einfach jemanden erweise. To another. Einer anderen Person. And whether they ever know I'm a Christian or not does not matter. Und ob sie da selbst erkennen, ob ich Christ bin oder nicht, das spielt vorderhand nicht eine Rolle. It doesn't matter. Es spielt keine Rolle. The revolution is in me. Denn diese Revolution, sie findet ja in mir statt. The revolution is that I am aware of people. Die Revolution besteht darin, dass mir die Leute um mich herum bewusst sind. And I am expressing kindness to them for Christ's sake. Und ich ihnen einfach eine Freundlichkeit erweise um Christus willen. Now if I have the opportunity, wenn ich dann aber vielleicht die Gelegenheit auch that's finde, a plus. Dann ist das ein Plus. But if I don't, wenn nicht, I don't have to walk away feeling bad. Dann muss ich da nicht weggehen und mich irgendwie schlecht fühlen. I just want to demonstrate kindness to people. Ich möchte einfach anderen Menschen Liebe erweisen. Here's an email I got. Es kommt hier ein E-Mail. During my visit in the doctor's office, I saw a young man trying to communicate with a receptionist in German. Während da in der Ordination eines Arztes war, sah ich, wie ein junger Mann praktisch mit der Rezeptionistin in Deutsch sprechen wollte. He could hardly speak German. Aber er konnte kaum Deutsch sprechen. The lady at the desk kept saying Deutsch, bitte Deutsch. Und die Dame da in der Rezeption sagte, bitte sprechen Sie doch Deutsch. He was trying hard, but you could tell it was challenging him to communicate. Also sie versuchten das also und bemühten sich, aber man konnte sehen, dass diese Kommunikation sehr schwierig war für sie. He overheard me speak English on the phone. Und er hatte bemerkt, dass ich Englisch sprach am Telefon. And as soon as I finished, he asked me to help him. Und sobald ich da zu Ende war, bat er mich, dass ich ihm helfen möge. As we were filling out the forms, he shared a bit about his life. Während wir da die Formulare vom Arzt ausfüllten, erzählte ein klein wenig von seinem Leben. I found out that he was a student from Afghanistan. Und ich habe dann herausgefunden, dass ein Student aus Afghanistan war. Doing 3 months internship. Der hier war für ein Praktikum für 3 Monate. He came to Austria 1 month ago. Er kam vor einem Monat nach Österreich. And was already helping others. Und er half bereits anderen. He was very thankful for my help. Er war sehr dankbar für meine Hilfe. But in reality, I felt that I was the one who was blessed. Aber in Wirklichkeit war es so, dass ich mich so fühlte, dass ich die Person war, die da gesegnet wurde. My heart was overflowing with joy as I went home. Mein Herz strömte über vor Freude, als ich nach Hause ging. Now this is a person who is always like this. Und das ist eine Person, die immer so ist. Not all of us are, if someone asked us for help, we would help them. Also wenn uns jemand um Hilfe bittet, dann werden wir ihm doch helfen. But this is a person who is always looking to help someone. Aber das ist eine Person, die immer auch danach Ausschau hält, anderen Leuten helfen zu können. What I like what they wrote, was ich daran mag, an dem, was that in reality I felt that I was the one who was blessed. Sie sagt, in Wirklichkeit war ich die Person, die gesegnet war. And this is the amazing thing. Und das ist das Erstaunliche daran. The Lord said it is better to give than to receive. Der Herr sagt, es ist besser zu geben als zu empfangen. A couple of months ago, I was speaking about finding grace. Vor ein paar Wochen oder Monaten sprach ich darüber, wie man Gnade findet. And that oftentimes we can't find grace because we have not received mercy. Und dass es oftmals passieren kann, dass wir keine Gnade finden, weil wir nicht zuerst Barmherzigkeit für uns empfangen haben. That's one reason. Das kann ein Grund sein. A second reason, ein zweiter Grund, that we cannot find grace, dass wir keine Gnade finden, is that we are not willing to be inconvenienced. Dass wir nicht bereit sind, selbst einfach Unannehmlichkeiten auf uns zu nehmen. If we would be willing to be inconvenienced, wenn wir bereit wären, einfach diese Unannehmlichkeit auf uns zu nehmen, God would pour his grace upon us. Dann würde Gott einfach seine Gnade auf uns ausgießen. Now, we cannot live our lives until the Lord comes back. Wir können nicht unser Leben leben, bis der Herr wiederkommt. And not have a sense of supernatural every day. Und nicht da jeden Tag einfach zu fühlen, dass unser Leben übernatürlich doch ist. In Luke chapter 9 verse 23. In Lukas Kapitel 9 Vers 23, if anyone wants to be my disciple, wenn jemand mein Jünger sein möchte, he must take up his cross daily, muss er sein Kreuz täglich auf sich nehmen, and follow me, und mir nachfolgen. If anyone wants to be my disciple, wenn jemand mein Jünger sein möchte, he must take up his cross daily, muss er jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen, and follow me, und mir nachfolgen. To be a Christian and not be following the Lord is the most frustrating reality in the world. Ein Christ zu sein und dem Herrn nicht nachzufolgen ist eines der frustrierendsten Realitäten in dieser Welt. Because then I have the worst of both worlds. Denn dann habe ich das Schlimmste von beiden Welten. Right, I have guilt. Auf der einen Seite habe ich Schuld. Then I can't partake. Und dann kann ich aber nicht irgendwie an den Dingen teilnehmen. Of the pleasures of the world. An den Vergnügungen der Welt. Like I'm just stuck nowhere. Ich bin da irgendwo im Niemandsland hin und her gerissen. What a horrible existence. Was für eine schreckliche Existenz. But to have the Lord, to have a sense every day. Aber jeden Tag einfach dieses Gespür zu haben. That the Lord is with me. Dass der Herr einfach bei mir ist. That I'm walking on water. Dass ich auf dem Wasser gehen kann. A little bit. Ein klein wenig. And this is what this revolution is about. Und darum geht es in dieser Revolution. Now, I've been doing it for, I don't know, 3 weeks now, or I don't know, 18 days or so. Ich mache das jetzt so seit vielleicht 18 Tagen. Some days I forgot to pray in the morning. Einige Tage habe ich vergessen, in der Früh zu beten. Lord, I commit this day to you. Herr, ich gebe dir diesen Tag and hin. I noticed how indifferent I was to a number of opportunities. Und dann habe ich bemerkt, wie gleichgültig ich eigentlich war gegenüber der ganzen Reihe von Gelegenheiten. That I recognized either as they passed by, die ich dann erst erkannte, als sie dann schon an mir vorbeizogen. Or as I was halfway in them. Oder als ich da schon halbwegs mittendrin war. I become more sensitive to people in my circle. Ich werde da viel feinfühliger gegenüber Leuten praktisch in meiner direkten Umgebung. As I become sensitized to people outside my circle. Während ich da praktisch feinfühliger werde gegenüber Leuten, die außerhalb meiner direkten Umgebung sich befinden. I got a phone call and I noticed I was tolerating being interrupted. Ich habe einen Anruf erhalten und ich habe bemerkt praktisch, wie ich das dann einfach auch auf mich nahm, da unterbrochen zu werden. It was my wife. Es war meine Frau. And I was working here at the church. Und ich habe hier in der Gemeinde gearbeitet. In the Keller. Im Keller. And we had machines working and. Und da waren Maschinen, die arbeiteten. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Hi, hon. Yes. Hallo, ich denke, ja. Yes. Ja. I will call them. Yes. Ja. Yes. Ich yes. Werde sie anrufen. Yes. Ja. Yes. Ja. Yes. Ja. Okay. Yes. Okay. Sure. Yes. Sicher. Definitely, yes. Ganz sicher. Ganz bestimmt. And I thought, wow. What a crappy attitude. Oh, was Man. Für eine Einstellung. Mann, wie habe ich mich da gerade verhalten? I thought, and then right in the middle of it, I changed. Und mittendrin, plötzlich war dann eine Wandlung. Thought, yes, and thank you for calling me. Danke für den Anruf. And I thought, wow, I was so unprepared. Ich war so unvorbereitet. And this is what the revolution is about. Und darum geht es in dieser Revolution. It's about preparing myself in the morning, dass ich mich einfach vorbereite in der Früh, so that I can celebrate an inconvenience, so dass ich das feiern kann, wenn dann diese Unannehmlichkeit auf mich zukommt. And please, I need your emails. Und bitte, ich brauche einfach eure E-Mails. If you sent them to Linda, Linda is gone for the week, so I didn't get a hold of them. Also wenn du sie vielleicht der Linda gesandt hast, sie ist für eine Woche weg, so habe ich sie nicht bekommen. If you've had a big or a small revolution moment, send it to me. Ob es ein groß oder klein war, bitte send es mir. If you had a successful or unsuccessful, it doesn't matter. Ob es erfolgreich war oder unerfolgreich war, spielt keine Rolle. The rest of us need to see how easy it is. Wir alle, der Rest von uns, muss einfach sehen, and wie einfach das ist. What a joy it is, und was für eine Freude, to live from a different wineskin. Einfach aus einem anderen Weinschlauch sozusagen zu leben. To be ready, bereit zu sein. To be prepared, vorbereitet zu sein. To celebrate an inconvenience. Eine Unannehmlichkeit wirklich auch zu feiern. Now the greatest inconvenience that was ever celebrated. Die größte Unannehmlichkeit, die je gefeiert wurde, was the cross of Christ. Ist das Kreuz Christi. And Jesus celebrated it. Und Jesus hat es mit Feiern begangen. 1. Corinthians 11. 1. Korinther Kapitel 11. On the night that he was betrayed, in der Nacht, da er verraten wurde, he gave thanks. Gab er Dank. He gave thanks. Gab er Dank. If I want to keep my heart prepared, wenn ich da mein Herz einfach in seiner vorbereiteten Haltung bewahren möchte, give thanks. Dann gib Dank. Give thanks. Gib Dank. Thanksgiving prepares me for every situation. Danksagung bereitet mich auf jede Situation vor. Thanksgiving is celebration. Danksagung ist einfach dieses Feiern. In the night that he was betrayed, he gave thanks. In der Nacht, da er verraten wurde, gab er Dank. He was so inconvenienced. Es war so ein so unangenehm. I mean, God was so eternally happy. Aber Gott war so ewig glücklich. And then Jesus took time out. Jesus nahm sich dann einfach die Zeit and stopped, became a man. Er wurde ein Mensch. And then went to the cross. Und er ging ans Kreuz. Completely inconvenienced for our sake. Vollständig einfach in diese unangenehme Situation gebracht, um unserer Willen. To include everybody. Um jeden da einfach mit einzuschließen. To die for the sins of the whole world. Um zu sterben für die Sünde der ganzen Welt. Every single person that we see on the street. Jede einzelne Person, die wir auf der Straße sehen. He died for. Für sie starb er. Now, if I asked different people. Wenn ich jetzt hier verschiedene Leute fragen würde. Do you feel that you're exclusive? Denkst du, dass du ein bisschen vielleicht exklusiv bist? No, I don't think so. Nein. I think most people would say no. Na. I mean, I take the gospel to Africa. Also ich bin da mit dem Evangelium nach Afrika. Take the gospel to the Muslims. Oder auch zu den Muslims. Sure, I mean, sicher. Take it to Mongolia. Bring es nach in die Mongolei. Take the gospel to South America. Oder bring sure. Die das Evangelium nach Südamerika. Take the gospel to the 10th district. Let's take the gospel. Nehmen wir das Evangelium, bringen wir es in den 10. Bezirk. And I pray that as many as possible could be saved. Und ich bete darum, dass auch so viele wie möglich gerettet werden können. But what happens after service? Was passiert dann so nach dem Gottesdienst? And before service? Und vor dem Gottesdienst? Are we inclusive? Sind wir Leute, die andere Leute einfach mit einbinden? Do we have a culture in our church that's inclusive? Haben wir eine Kultur in der Gemeinde, die einfach alle einschließend umarmt? The only way it can become inclusive is if we are willing to be inconvenienced. Die einzige Möglichkeit, wie Menschen da wirklich eingebunden werden können, ist, dass wir die Bereitschaft haben, auch Unannehmlichkeiten auf uns zu nehmen. When the service is over. Wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Am I willing to be inconvenienced for a few minutes? Bin ich bereit, dafür ein paar Momente, vielleicht ein paar Minuten der Unannehmlichkeiten auf mich zu nehmen? That I don't talk to my best friend. Dass ich vielleicht nicht gerade zu meinem besten Freund oder Freundin that spreche. I don't talk to my business partner. Oder vielleicht zu meinem Geschäftsfreund. But I allow myself to be inconvenienced to include somebody. Ich erlaube das, dass ich da diese Unannehmlichkeit auch auf mich nehme, dass ich jemand anderen damit einschließe. This is always the biggest problem in a church. Und das ist immer das größte Problem in einer Gemeinde. And I pray that it would never be our biggest problem. Und ich bete, dass das nie unser größtes Problem sein wird. Though it has been a problem. Obwohl es auch schon ein Problem war. People have come. Es sind Leute gekommen. People have said, you know, nobody talked to me. I didn't sagen, get a friend. And niemand hat mit mir gesprochen. Ich habe keine Freunde gefunden. Also, that's on their side. Und es mag vielleicht auch an ihnen liegen. They have to show themselves friendly. Sie müssen sich auch ein bisschen freundlich zeigen. We've all had to walk through that valley. Und wir alle mussten durch dieses Tal irgendwie durchtreten. But if we're going to be a culture of inclusiveness, wenn wir auch eine Kultur haben möchten, die andere Menschen einfach aufnimmt und umarmt, which reflects Christ. Und das ist ja das, was voll und ganz darin Christus reflektiert. If we're gonna walk in his footsteps, wenn wir einfach in seinen Fußstapfen wandeln wollen, and we're gonna take up our cross daily, und unser Kreuz täglich auf uns nehmen wollen, if our life is gonna be a life that glorifies what he did, und wenn unser Leben ein Leben sein soll, was einfach durch das Leben verherrlicht, was er tat, when I stand before him and see the scars in his hands and feet. Wenn ich dann vor ihm stehe und die Wundmale sehe in seinen Händen und Füßen, and I'm about to receive my reward, und wenn ich dann gerade gleich meinen Lohn empfangen or werde, lose my reward, oder vielleicht auch verlieren which werde, is huge, because it's eternal. Weil es einfach eine riesige Sache hat. You don't want to lose the reward. Du möchtest einfach deinen Lohn nicht verlieren. We will receive the reward for what his grace was doing in our lives. Wir werden diesen Lohn empfangen für das, was seine Gnade in unserem Leben wirkte. And he will look at every day. Und jeden Tag wird er da durchgehen. He will look at April 2nd, year 2008. Er wird den 2. April sich anschauen, 2008. December 2nd, 1999. 2. Dezember 1999. September 1st. 1. September. 1985. 1985. He will look at every single day. Er wird jeden Tag durchgehen. And he will look, were we walking in his footsteps? Und er wird schauen, ob wir da in seinen Fußstapfen folgten. Were we following him? Sind wir ihm gefolgt? Did we pick up our cross on that day? Haben wir an diesem Tag unser Kreuz auf uns genommen? And follow him. Und sind ihm danach gefolgt? And the greatest way we can do that. Und die großartigste Möglichkeit, wie wir das tun können, is a willingness, ist eine Bereitwilligkeit, to celebrate inconvenience, einfach diese Unannehmlichkeit zu erwarten und sie zu feiern, so that I can show somebody the kindness of God for Christ's sake, auf dass ich jemand anders die Güte und Freundlichkeit Gottes erweisen kann, um Christi willen, I might take up my cross daily, mein Kreuz jeden Tag auf mich nehme, I'm conscious of it, ich bin mir dessen bewusst. Lord, it's 2 o'clock already. Herr, es ist bereits 2 Uhr. And nobody has interrupted me yet. Und niemand hat mich da unterbrochen. Am I not worthy? Bin ich dem dessen nicht wert? And then comes the phone call. Dann kommt der Anruf. I hope I'm not disturbing you. Ich hoffe, dass ich da dich gerade nicht unterbreche. Oh no, I was waiting for this phone call. Nein, du störst gar nicht. Ich habe darauf gewartet. You're kidding. No, I'm not kidding, actually. Nein, thank you for the interruption. Danke für die Unterbrechung. What can I do for you? Was kann ich für dich now, tun? Could you imagine if all of us were like that? Stell dir mal vor, wenn wir alle so wären. I mean, none of us are like that in the natural. Niemand von uns ist so natürlich. This is why it's a revolution. Deshalb ist es eine Revolution. This is why Jesus was a revolutionist. Deshalb war Jesus ein Revolutionär. Because he celebrated his death. Denn er feierte seinen Tod. He celebrated it. Er hat es gefeiert. And he endured the cross. Er hat das Kreuz erduldet. For the joy that was set before him. Um der Freude, die da vor ihm lag. He endured the inconvenience. Er hat diese Unannehmlichkeit erduldet. He endured it. Er hat es erduldet. And sometimes we have to endure it. Und manchmal mussten wir das erdulden. I got a phone call last week. Letzte Woche bekam from another church. Von einer anderen Gemeinde. They said, "Hi, the pastor asked me to call you." Hallo, mein Pastor hat mich gebeten, dich anzurufen. Is there anyone in your church that knows how to build a stage? Gibt es da jemanden in deiner Gemeinde, der weiß, wie man eine Bühne baut? Now I'm in the cellar. Da bin ich im Keller. We have all this massive work to do in the cellar. Mit all den Sachen, die noch zu tun sind, da unten im Keller. Covered with dust and I got my mask on. Schon bedeckt mit Staub und habe meine Maske auf. Is there anyone in your church that knows how to build a stage? Gibt es da jemanden in der Gemeinde, der weiß, wie man eine Bühne baut? No, nobody. Can't think of anybody. That was the first thought in my mind. Das war der erste Gedanke in meinem Kopf. I can't lie. Na, ich kann nicht lügen. God knows. Gott weiß es ja. And they probably know. Und sie wissen es vielleicht. And I just said, yeah, I build stages. Why? Ich habe Bühnen gebaut. Warum? Because we need help. Wir brauchen ein klein wenig Hilfe. So, well, I'm in the middle of a building project. Ich bin jetzt in der Mitte von einem Gebäudeprojekt. But I can come on Friday. Aber ich könnte am Freitag kommen. What time? Zu welcher Zeit? And then I said, send me an email, tell me where you are. Schick mir ein E-Mail, sag mir, wo ihr seid. And then I hung up. Dann habe ich aufgelegt. And I thought, what did I just do? Was habe ich da gerade gemacht? Am I a people pleaser? Bin ich jemand, der nur Menschen irgendwie gefallen möchte? Did I just have a difficult time saying no? Habe ich immer nur Schwierigkeiten, Nein zu sagen? But I had been praying that I'd be interrupted. Mal kleinen Moment, ich habe ja gebetet, dass ich da auch unterbrochen werde. So now I'm in this conflict. Jetzt bin ich in diesem Konflikt hin und her gerissen. Am I pleasing God or am I pleasing people now? Möchte da jetzt Gott gefallen oder ist es einfach nur um Menschen zu gefallen? But they didn't demand it from me. Na, sie haben es aber doch alle nicht von mir verlangt. They just asked me. Sie haben mich nur gebeten. People, you know, people who want to be pleased are demanders. Aber Leute, die da von uns ihr Gefallen haben oder denen wir gefallen sollen, die verlangen das von uns. But they were not demanding, they just asked. Aber sie haben es ja nicht von mir verlangt, sie and haben I nur offered. Gebeten, höflich. And they called me the next day. Am nächsten Tag riefen sie mich dann an. And they said, thank you for the offer, but we have somebody now. Danke für das Angebot, aber wir haben bereits jemanden. And watch this, I get my reward, plus I didn't have to do it. Schaut mal, ich bekomme meinen awesome. Lohn und ich muss es trotzdem nicht awesome. Tun. See that? Ja, so funktioniert es. God went beyond. Gott ist einfach darüber hinausgegangen. This 15 minutes sounds easy, but it's not easy. Diese 15 Minuten, das klingt leicht, aber so leicht ist es. What if each one of us? Wie wäre das, wenn jeder einzelne von uns were praying this? Das beten würde. As an application of taking up my cross. Als eine Anwendung dafür, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Jesus was inconvenienced. Jesus nahm diese Unannehmlichkeit auf sich, to go to the cross, zum Kreuz zu gehen, and suffer for us. Um für uns zu leiden. Now he says, take up your cross and follow me every day. Jetzt sagt er, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir jeden Tag. How? Wie? How? Wie? Read my Bible? Meine Bibel lesen? How about this? Wie wär's damit? We pray. Wir beten. God, inconvenience me. Gott, du kannst mir diese Unannehmlichkeit bereiten heute. We pray in the morning. Wir beten in der Früh. Lord, Herr, interrupt me. Bitte unterbrich mich. And by your grace, I will celebrate the inconvenience. Und durch deine Gnade werde ich diese Unannehmlichkeit wirklich feiern können. And if it leads beyond something to something that's beyond my capacity, I pray that you would give me the grace. Und wenn das dahin führt zu etwas, was über meine Kapazität hinausgeht, dann bitte ich da schon jetzt um deine Gnade dafür. What if somebody went over to one of our departments? Wie wäre das, wenn jetzt einer hinkommt in die Abteilung von uns? Interrupted someone on the tech team. In die verschiedenen Bereiche und vielleicht jemanden im Technikteam. Or you were setting up the buffet or the book table. Du bist gerade dabei, das Buffet aufzubauen oder den Büchertisch. Or I was on my way up to the stage to preach. Oder ich war gerade dabei auf meinem Weg, um hier zu predigen. And we get interrupted. Und dann werden wir unterbrochen. What is our attitude? Wie ist da unsere Einstellung? We only have a moment of time, maybe. Wir haben vielleicht nur noch einen kleinen Moment Zeit. But that moment of time can make the difference. Aber dieser kleine Moment Zeit kann den ganzen Unterschied machen. And people can see whether you're celebrating or whether you're not. Und Leute können sehen, ob du da eine Einstellung des Feierns hast oder nicht. You can't smile. Du kannst nicht lächeln. And think inside, I can't believe they're talking to me. Und innen drin dir denken, ich kann es gar nicht glauben, dass sie mit mir jetzt reden. That comes through. It comes through. Es wird sichtbar. Es dringt da durch. The revolution is a celebration. Die Revolution ist ein Feiern im Himmel. Now 2 Corinthians chapter 12, Paul even celebrated his weaknesses. 2. Korinther Kapitel 12. Paulus, er feierte selbst seine Schwäche. So this principle can be added to other areas of my life. Dass dieses Prinzip auch anwenden lässt auf andere Bereiche meines Lebens. We begin to rejoice in tribulation. So freuen wir uns dann in Trübsal. In Romans chapter 5 verse 3. Römer Kapitel 5 Vers 3. In verse 1 we're justified by faith. In Römer 5 Vers 1. Wir sind gerechtfertigt aus and dem Glauben. We stand in this grace. Und wir stehen in dieser Gnade. And we have access to God. Und wir haben Zutritt zu Gott. But not only this, aber nicht allein dies. But we celebrate tribulation. Wir feiern, wir freuen uns. We celebrate it because we know that tribulation works patience. Denn wir wissen ja, dass die Trübsal einfach Geduld bewirkt. And patience character. Und diese Geduld wirkt Charakter. And character hope. Und dieses Ausharren dann und der Charakter dann Hoffnung. And hope never leaves us ashamed. Und die Hoffnung lässt uns nie beschämt zurück. Because the love of God is shed abroad in my heart by the Holy Spirit. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Geist durch seine in mein Herz ausgegossen durch seinen Geist. This person said, in reality, I felt I was the one who was blessed. In Wirklichkeit habe ich gefühlt, dass ich die Person war, die gesegnet war. How do we find grace? Wie finden wir Gnade? Become part of the revolution. Indem ich einfach ein Teil werde dieser Revolution. It's the essence of Christianity. Es ist einfach die Essenz, das Wesen des Christseins. What must I do to have eternal life? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? What does the scripture say? Na, was sagt die Schrift? Love the Lord your God. Liebe den Herrn, deinen Gott. And love your neighbor as yourself. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. But oftentimes, aber oftmals, the unbelievers love their neighbors more than the Christians do. Lieben die Ungläubigen ihren Nächsten mehr, als es die Christen tun. Because we become inclusive, we become exclusive. Weil wir so exklusiv werden, das heißt andere ausschließen. And we think that our theology puts us above everyone. Und weil wir denken, dass unsere Theologie da uns über die anderen Leute stellt. When it doesn't. Wenn es das eigentlich nicht tut. And suddenly we take on the form of what Israel was. Und plötzlich nehmen wir so eine Gestalt an, wie das, was Israel damals war. Without even realizing it, we become the modern day Pharisees. Ohne selbst zu bemerken, werden wir zu diesen Pharisäern der Moderne. They worship me with their lips, but their heart is far from me. Sie beten mich an mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist doch weit weg von mir. Then that begins to characterize the church. Und plötzlich wird das zum Merkmal der Gemeinde. And suddenly the church crystallizes into everything that the Lord was rebuking Israel for. Aber plötzlich kristallisiert die Gemeinde zu etwas, wofür ja Jesus Israel getadelt hat. Jesus was the greatest revolutionist ever. Jesus war der größte Revolutionär jemals. He had a new idea. Er hatte eine neue Idee. He implemented it. Er hat sie umgesetzt. He gave his life for it. Und hat sein Leben dafür gegeben. He says, "Take up your cross and follow me." Und nun sagt er, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir. How effective we would become. Wie effektiv würden wir werden in reaching the community. Wenn es darum geht, einfach die Gesellschaft um uns herum zu erreichen. And as many people as possible. Und so viele Menschen wie möglich. If we celebrated inconvenience. Wenn wir einfach die Unannehmlichkeit mit einem Feiern begehen. And here's one more thing. Und da kommt noch was. The longer you're a Christian, the less non-Christian friends you have. Je länger du Christ bist, umso weniger nicht-christliche Freunde hast du. And the longer you're a Christian, the longer, the more aware you become of which friends don't want God. Und je länger du Christ bist, umso bewusster ist dir, welche Freunde vielleicht von dir Gott nicht wollen. They don't want God. They don't want God. They don't want God. Ja, die da, die da, die da, die da, die da, die da, die da. They don't want God. Oh, maybe them. Maybe ja, not them. Ja. And suddenly we're surrounded by friends and family and colleagues at work. Umgeben oder umzingelt von Leuten, Freunde, Familie. By a circle of people who are indifferent. Von der ganzen Kreis an Leuten, die da eigentlich gleichgültig sind. And so we become indifferent. So werden wir gleichgültig. And that cannot happen. Und das darf nicht passieren. We have to reach beyond them. Wir müssen einfach darüber hinaus uns ausstrecken. And this is the revolution. Und darin besteht die Revolution. That we would become more aware of people. Dass uns immer mehr einfach Menschen bewusst werden. The lady who's selling the magazine at the Billa. Vielleicht eine Frau, die ein Magazin da verkauft beim Billa. The lady who's the cashier lady at the Billa. Oder die Dame praktisch an der Kasse beim Billa. Just say something. Sag dir einfach etwas. Maybe she's having a hard moment. Vielleicht hat sie da gerade eine schwierige Zeit. Can I help you? Kann ich Ihnen helfen? Something I can do. Gibt's da etwas, was ich für Sie tun kann? Maybe even is there something I can pray for. Vielleicht gibt's da etwas, wofür ich für Sie beten kann. But it's not about being a Christian. Ist aber nicht vor der Hand, ja, ein Christ zu sein. It's about expressing the kindness of God. Sondern vielmehr geht es darum, die Freundlichkeit und Güte einfach einen anderen Menschen auszudrücken. And looking then for opportunities. Und zu schauen nach diesen Gelegenheiten. To share Christ. Wo man dann Christus einfach weitergeben kann. The greatest inconvenience that was ever demonstrated. Die größte Unannehmlichkeit, die je jemand auf sich genommen hat. And celebrated. Und damit bewiesen hat und auch gefeiert hat. Was Jesus going to the cross. War Jesus als ans Kreuz ging. And if he can celebrate that, und wenn er das praktisch mit Dank, mit Feiern begehen kann, we can celebrate a lot more things than we would ever imagine. Dann können wir mehr Dinge praktisch feiern mit einer positiven Einstellung, als wir denken. Und we will find his grace right there. Wir werden seine Gnade genau dort finden. So when you walk by someone today, wenn du also an jemanden vorbeigehst, maybe you just want to stop. Vielleicht möchtest du einfach anhalten. And go back. Und zurückgehen. And say something kind. Und etwas Freundliches sagen. And then send me an email about how you experienced the grace of God in that moment beyond anything you would have imagined. Und dann schreib mir einfach ein E-Mail, wie du in diesem Moment aber die Gnade Gottes erlebt hast, über alles hinaus, was du dir nur vorstellen konntest. And when you stand before the Lord one day, und wenn du eines Tages vor dem Herrn stehst, and he comes to this day, und er dann auf diesen Tag schaut, April 17th, 2011, 17. April 2011, he will say, wird er sagen, oh yes, ah, schau, the moment you went back. Das war der Moment, als du zurückgingst. Yes. I wanted to reward you for that. Ich möchte dich dafür belohnen. Yeah, and the grace that you found. Und auch die Gnade, die and what my grace did through you on that day. Was meine Gnade durchgewirkt hat durch dich. And then on the way home. Und dann auf dem Weg nach Hause. With your kids in the back seat. Mit deinen Kindern da auf dem Rücksitz. Yeah, and later on with your wife. Oh, schau mal mit deiner Frau. You got really got it good. You started getting good with this stuff. Ah, das Got a lot of rewards coming here. Schau, wie gut das geworden ist. Well, praise me. Oh, praise me. Let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. We want to take up our cross every day and walk with you. Wir wollen das Kreuz einfach jeden Tag auf uns nehmen, um mit dir zu wandeln. We don't just want to be a Christian. Wir wollen nicht einfach nur Christen sein. We want to walk as one. Wir wollen als solche auch wandeln. We want to walk in your presence. In deiner Gegenwart wandeln. We want to experience your grace. Deine Gnade erleben. We want to find your grace. Deine Gnade finden. We want to be able to look back at the day. Wir wollen einfach in der Lage sein, zurück auf diesen Tag zu schauen. And rejoice. Und uns daran zu erfreuen. And think about people that we met. Und an Menschen zu denken, die wir da getroffen haben. The taxi driver. Ein Taxifahrer. The police officer. Ein Polizeibeamter. The little kid that was crying. Das kleine Kind, was geschrien hat. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute früh jemand hier. And you've never received God's love into your life. Und du hast Gottes Liebe noch nie in dein Leben empfangen. You've never began a personal relationship with Jesus. Noch nie diese persönliche Beziehung mit Jesus begonnen. He loves you. Er liebt dich. He knows your name. Er kennt deinen Namen. He knows your thoughts right now. Er kennt deine Gedanken gerade jetzt. Would you pray with me? Würdest du mit mir beten? To receive Jesus into your life. Um Jesus in dein Leben hinein aufzunehmen. And all of us are going to pray for you. Und wir alle werden für dich beten. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. And you have to speak it quietly. Sprich es aus, ganz im Stillen. Speak it. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Thank you for sending Jesus to the cross. Danke, dass du Jesus ans Kreuz gesandt hast. Thank you. Danke dir. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Say those words, forgive my sin. Vergib meine Sünde. In Jesus' name. In Jesu Namen. And for the church today. Und für die Gemeinde. We have just a little time before the Lord comes back. Wir haben nur noch ein klein wenig Zeit, bis der Herr wiederkommt. Who knows? Wer weiß, wie lange noch. In any case, our life is so short. Und egal wie, unser Leben ist so kurz. Let's walk every day with the Lord. Lass uns jeden Tag mit dem Herrn wandeln. Let's all become part of this revolution. Lass uns alle Teil dieser Revolution werden. If you want to become part of this revolution, wenn du Teil dieser Revolution sein möchtest, let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father in heaven. Vater im Himmel. I want to be a revolutionist. Ich möchte ein Revolutionär sein in diesem Sinne. Let's say those words, Father in heaven. I want to be a revolutionist. Ich möchte ein Revolutionär sein. I want to walk in your footsteps, Lord. Ich möchte in deinen Fußstapfen treten. I want to take up my cross. Mein Kreuz auf mich nehmen. Every single day. Jeden einzelnen Tag. I want to celebrate inconvenience. Ich möchte einfach diese Unannehmlichkeit feiern. So that I might show someone your kindness. Auf dass ich jemanden deine Freundlichkeit und Güte erweise. Just take a moment before the Lord and nimm dir einen Moment Zeit vor dem Herrn. Let him love you. Und lass ihn einfach dich lieben. Just love him back. Und liebe ihn zurück.